Auf geht's, Freunde! Nacht bis morgen, vergessen wir die Sorgen. Heute Nacht, da feiern wir eine Party. Komm, sing mit, es ist so schön, viel zu schön, um jetzt zu gehen. Komm, wir feiern heute die ganze Nacht, nur mal so, nur mal so. Komm, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wäre doch gelacht. Komm, wir feiern heute die ganze Nacht, nur mal so, nur mal so. Komm, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wäre doch gelacht. Die ganze Nacht. Nur mal so. Kommt, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wär doch gelacht. Kommt, wir feiern heute die ganze Nacht. Nur mal so. Nur mal so. Kommt, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wäre doch gelacht. Kommt, wir feiern heute die ganze Nacht. Nur mal so. Kommt, wir feiern, bis die Bude kracht. Hey, das wäre doch gelacht. Kommt, wir feiern.